Kundgabe 6022. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.08.1954. Im Hause des Vaters sind viele Wohnungen. Im Hause des Vaters sind viele Wohnungen. Für alle Seelen habe ich die Wohnungen bereit, die ihrer Reife beim Abscheiden von der Erde entsprechen. Und darum sind sie gar sehr unterschiedlich. Und sie sind so lange der Aufenthalt für jene Seelen, wie sie sich damit begnügen, während sie aber auch gewechselt werden können, was der Seele selbst obliegt. Wie die Seele beschaffen ist bei ihrem Leibestode, so ist auch die Umgebung, die sie nun im geistigen Reich umfängt, strahlend, lichtvoll, in wundervoller Harmonie, dem geistigen Auge Herrliches bietend, so dass eine unbeschreibliche Glückseligkeit die Seele erfüllt. Oder auch düster und kalt, armselig und beängstigend, stürmisch, öde und bedrückend, so dass sich die Seele unglücklich fühlt und sich aus dieser Umgebung herauswünscht. Und doch kann ihr nur das geboten werden, was sie sich erworben hat auf Erden. Sie kann nicht in glückselige Sphären versetzt werden, die sie niemals anstrebte. Und ihr kann auch kein Licht geschenkt werden, weil dieses sie verzehren würde in ihrem unreifen Zustand. Doch es bleibt einer jeden Seele freigestellt, ob sie sich ihren Aufenthalt verbessern will. Und dieses Verlangen, in ihnen wachzurufen, ist die Arbeit unzähliger Geistwesen, die im Licht stehen und in die lichtlosen Wohnungen hinabsteigen, um deren Bewohner anzuregen, sich ihr Los und ihren Aufenthalt zu verbessern. Doch auch dies muss so geschehen, dass es nicht den Willen der Seelen bestimmt, sondern zu eigenem Verlangen führt. Und darum sind die Lichtwesen ihnen nicht als solche erkenntlich, sondern sie gesellen sich ihnen zu in gleicher Umhüllung. Sie bittend um Aufnahme und suchen dann die Gedanken der Seelen zu lenken auf eine Änderung ihrer derzeitigen Lage. Der Wille der Seelen muss angeregt werden, sich selbst ihr Los zu verbessern. Und regt sich nun der Wille, dann befindet sich die Seele plötzlich unter notleidenden Seelen, die sie um Hilfe angehen. Und nun entscheidet es sich, ob sie diesen Bitten Gehör schenkt, ob sie willig ist und versucht, ihnen zu helfen. Je stärker in ihr der Trieb ist, Hilfe zu leisten, desto kraftvoller wird sie sich fühlen, und die Dunkelheit wird einem leisen Dämmerlicht weichen, das die Seele unendlich beglückt und ihren Liebewillen erhöht. Und ihre Umgebung wird unmerklich andere Gestalt annehmen, weil das Dämmerlicht hindurchscheint, bis alles klar vor den Augen der Seele steht und ihr Zustand erheblich gebessert erscheint. Doch immer ist es dem Willen der Seele überlassen, ob sie sich weiter hilfreich betätigt oder sie sich mit der nunmehrigen Lage begnügt, die dann aber wieder sich verschlechtert, wenn sie aufhört zu streben. Jede Seele wird finden, was sie begehrt, und verlangt sie nach Licht, nach Liebe und Seligkeit, so wird sie auch sicher ihr Ziel erreichen und landen in überaus lieblichen Gegenden, wo alles durchstrahlt ist und wo sie Wohnung nehmen kann, so lange, wie es ihr gefällt. Denn sie wird auch das Gleiche geben, was sie selbst verlangt. Und die Liebe wird ihr Wesen wandeln. Die Liebe, die ihr selbst geschenkt wird von den Wesen des Lichtes, wenn sie nicht völlig widersetzlich ist und sich nicht aus den lichtlosen Tiefen erheben will, so dass sie sich wehrt gegen jede Hilfeleistung und jede Vorstellung empört zurückweiset. Dann hat sie ebenfalls, was sie begehrt. Die Finsternis, die sich stets qualvoller auswirken wird, um auch solche Seelen noch zur Wandlung ihres Willens zu bewegen. Und darum sprach ich die Worte: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Denn dem Zustand einer jeden Seele ist Rechnung getragen, doch keine Seele wird gezwungen, dort zu verbleiben, wo sie hingewiesen wird, nach ihrem Leibestode. Sie wird stets Aufnahme finden dort, wo ihr Wille sie hinführt. Sie wird sich selbst die Wohnung gestalten können nach ihrem Willen. Und so wird sie aus den tiefsten Sphären hinaufsteigen können in lichte Höhen, wenn sie nur immer derer achtet, die ihr entgegentreten als Boten von oben, zwar unerkannt von ihr, solange sie selbst noch ohne Licht ist, doch von ihrem Liebewillen so berührt, dass die Liebe auch in ihr selbst entzündet wird und also auch der Weg frei ist nach oben. Die ewige Liebe selbst steigt in die Tiefe, um emporzuziehen, die sich nicht widersetzen. Ich erlöse auch die Seelen aus der Finsternis, und unzählige Wesen des Lichtes beteiligen sich an dieser Arbeit. Sie alle bauen mit an den Wohnungen, um der Seelen Los zu verbessern. Sie alle strahlen Licht und Liebe aus und locken unzählige Seelen aus der Finsternis damit in ihr Bereich, wo Licht ist und Kraft und Seligkeit. Amen.